Kundgabe 2554. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.11.1942. Werden und Vergehen. Tod. Eintritt ins geistige Reich. Leben und Sterben. Werden und Vergehen. Das ist der ewige Kreislauf nach Gottes weisheitsvollem Plan. Erst dem geistig erleuchteten Menschen wird das große Geheimnis klar, dass in diesem ewigen Kreislauf seine Lösung findet. Was ist, muss vergehen, um wieder zu werden. Und immer wieder formen sich die Dinge neu, weil ein ewiges Bestehen in der materiellen Welt nicht möglich ist. Und was ist, muss vergehen, weil es noch unvollkommen ist. Und es muss wieder neu erstehen, um vollkommener zu werden. Denn nur die äußere Hülle zerfällt. Was aber die Hülle birgt, ist Geistiges, das heißt Unvergängliches, das der Hülle entflieht, um eine neue Hülle zu beleben. Und dieses Geistige muss vollkommen werden. Dies liegt allem Werden und Vergehen zugrunde. Und darum kann nichts in der materiellen Welt unverändert bleiben, denn diese birgt nichts Vollkommenes in sich, da sie doch nur entstanden ist, um dem Unvollkommenen Möglichkeit zum Vollkommenwerden zu bieten. Hat das Geistige den Vollkommenheitsgrad erreicht, dann kann es die materielle Welt, die Erde verlassen und in das geistige Reich eingehen. Werden und Vergehen ist also notwendig zur Höherentwicklung des Geistigen. Und darum soll alles Vergehen begrüßt werden und alles Werden und Entstehen die Menschen beglücken. Das Vergehen jeglicher Form bedeutet ein Überwinden dieser für das darin sich bergende Geistige. Und Überwinden ist Sieg. Ist der Mensch zu dieser Erkenntnis gekommen, dann schrecket ihn nichts mehr. Dann sieht er auch den Tod nur als Brücke in das geistige Reich an. Denn nun verlässt das Geistige, die Seele, ihre letzte Hülle, um unbeschwert in das geistige Reich eingehen zu können. Doch eines muss vorangegangen sein, ein bewusstes Anstreben der seelischen Reife während des Erdenlebens. So wie des Menschen Blick nach oben gerichtet ist, so wie er, um den Sinn und Zweck der Verkörperung auf Erden weiß, strebt er bewusst zur Höhe. Er will vollkommen werden, so wie er Gott erkannt hat und um seinen Ausgang und sein Ziel weiß. Und für ihn bedeutet der Tod ein Überwinden der letzten Form auf Erden, der die Seele nun endgültig entflieht und sonach auch der materiellen Welt. Die Hülle vergeht, aber das Geistige erwacht zu neuem Leben, zu einem Leben, das ewig währt. Es können die Menschen aber auch ein Leben führen unbewusst des Zweckes, und dies aus eigener Schuld, so wie sie die Materie allzu hoch bewerten und dadurch jeden geistigen Gedanken in sich ersticken, der ihnen ihre eigentliche Aufgabe auf Erden zum Bewusstsein bringen würde. Dann nützen sie ihre letzte Außenform nicht mehr zum Zwecke des Ausreifens der Seele. Und dann ist der Tod das Ende ihres Werdeganges auf Erden und die in allen anderen Schöpfungswerken aufwärtsgehende Entwicklung erfährt in dieser letzten Erdenlebensphase eine Stockung. Es tritt ein Stillstand ein in der Entwicklung. Und dann ist der Eintritt in das geistige Reich kein Erwachen zum ewigen Leben, sondern ein Zustand des Todes. Ein Zustand der Leblosigkeit ist der Seele nunmehriges Los. Werden und Vergehen auf Erden hat sein Ende gefunden für dieses Geistige. Es ist alle Stadien durchgegangen in immer steter Höherentwicklung. Doch im Stadium als Mensch hat es versagt. Es hat selbst die Entwicklung unterbrochen, weil dieses Stadium ihm den freien Willen eingetragen hatte und der Mensch den freien Willen missbrauchte. Und dann muss verständlicherweise der Eintritt in das geistige Reich für ihn große Qualen und Enttäuschungen bedeuten. Denn nur das Vollkommene hat Anrecht auf die ewige Glückseligkeit. Amen.